mit Tapferkeit und Beispiel gehen wir voran. Die oder Einzel erkennen wir nicht an. Unsere Grenzen sind nicht festgesetzt, drum werden sie nun neu gesetzt. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit deutscher Kraft durch unsere Lieder. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit vereinter Kraft durch unsere Lieder. Altes Land habt ihr uns genommen, doch jetzt ist unsere Zeit gekommen. Wir werden es uns wieder nehmen, wenn ihr es seht, das alte Emblem. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit deutscher Kraft durch unsere Lieder. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit vereinter Kraft durch unsere Lieder. Unser Land habt ihr besetzt, fremde Brut in es hineingesetzt. Doch so leicht geben wir nicht auf, nehmen so manchen Kampf in Kauf. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit deutscher Kraft durch unsere Lieder. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit vereinter Kraft durch unsere Lieder. Gebt heraus, was ihr gestohlen, sonst werden wir es gewaltsam holen. Auf unser Erbe werden wir nicht verzichten, das könnt ihr ihnen ruhig berichten. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit deutscher Kraft durch unsere Lieder. Heim ins Reich holen wir es wieder, mit vereinter Kraft durch unsere Lieder.